Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Dr. Jochen Kulo. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Das Hausgesinde. Wo wusst du, Henne? Na, Walpe? Ick, na, Walpe, du, na, Walpe, Sam, Sam, go wieder an. Hest du Augen, Mann? Wie hätt den Mann? Kam. Min Mann kam, din Mann kam, ick, na, Walpe, du, na, Walpe, Sam, Sam, go wieder an. Hest du Augen, Kind? Wie hätt den Kind? Grind. Min Kind grind, din Kind grind. Min Mann kam, din Mann kam, ick na Walpe, du na Walpe, sam sam, go wie dann. Hest du auch ne Weige? Wie hätt die ne Weige? Hippodeige. Minne Weige, Hippodeige, dinne Weige, Hippodeige. Min Kind grind, din Kind grind. Min Mann kam, din Mann kam, ick na Walpe, du na Walpe, sam sam, go wie dann. Hest du Augen, Knecht? Wie hätt den Knecht? Mach's mir recht. Min Knecht, mach's mir recht. Din Knecht, mach's mir recht. Minne Weige, Hippodeige. Dinne Weige, Hippodeige. Min Kind grind, din Kind grind. Min Mann kam, din Mann kam. Ick na Walpe, du na Walpe. Sam Sam, go wie dann. Ende von Das Hausgesinde.